Das war der Kollege Ulrich Tilgner aus Teheran selbst. Und jetzt wollen wir die Situation im Iran nochmal mit jemandem bewältigen, der nicht mehr im Iran lebt, leben kann, der inzwischen in Deutschland arbeitet als parlamentarischer Mitarbeiter der Grünen, Chefin Claudia Roth. Ich begrüße am Telefon Ali Mahcoubi in Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Zunächst einmal, gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht halbwegs verlässliche Informationen über das, was wirklich bei den Wahlen im Iran passiert ist? Meines Erachtens noch nichts, aber wenn die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, und ich bekomme solche Bestätigungen aus einem großen Umfeld und von meiner Verwandtschaft und alten Freunden, die mittlerweile etablierte Eltern sind, dass die das einfach nicht wahrhaben wollen, weil die Stimmung in jeder Stadt, insbesondere in jeder Großstadt, eindeutig pro Mousavi war. Und es geht auch nicht mehr um kleine Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen, die es immer wieder im Iran gegeben hat oder zum Beispiel vom ausgegangenen Stimmzettel. Es geht darum, dass die Vermutung stimmt, dass man ganz dreist im Innenministerium die Ergebnisse einfach gefälscht hat, umgekehrt hat und erfundene Zahlen einfach zur Verfügung gestellt hat. Das ist die große Vermutung der Menschen im Iran. Und wenn Ayatollah Khamenei heute auf seiner Predigt meint, dass sozusagen die einzige Legitimation durch das Volk erfolgen kann, dann sollte auch er keine Angst haben, Neuwahlen stattfinden zu lassen, damit auch sozusagen kein Verdacht im Nachhinein entsteht, kann man auch unter einer internationalen Aufsicht das tun. Nun ist das ja genau schwierig. Er hat es ja genau umgedreht und hat gesagt, weil der Vorsprung mit 11 Millionen Stimmen so groß war, deshalb kann keiner zweifeln. Es geht nicht um 500 oder um 100.000 Stimmen oder was auch immer. Das ist ja das Argument, was er gerade umdreht. Sehen Sie da eine realistische Chance, dass man da eingeht, oder heißt das nicht, das Regime ist dann insgesamt gescheitert? Also im Prinzip ist das eine klare Rückendeckung für Ahmadinejad und auch sozusagen die Unterstützung der Sprachregelung, die aus dem Unterstützerzirkel von Ahmadinejad von Anfang an zu hören war, weil die einfach genau dieses Argument bringen mit 11 Millionen Stimmen Differenz, sagen die Menschen im Iran, dass das einfach gelogen ist, dass man einfach die Zahlen erfunden hat. Aber diese Unterstützung von Ahmadinejad stellt die Reformer und insbesondere Mousavi persönlich eine enorme Herausforderung. Jetzt ist es schwierig, sich so zu positionieren, dass er einfach nicht in einen direkten Konflikt mit dem religiösen Führer reinläuft. Aber andererseits haben die Menschen große Erwartungen einfach und erwarten, dass er vorne bleibt, dass er darauf besteht, dass man endlich eine Lösung hat. Ich würde noch mal gerne auf Mousavi zu sprechen kommen. Ist er denn wirklich der Kandidat des Aufbruches, so wie wir ihn hier im Westen sehen? Denn sein Lebensweg ist ja doch recht nah auch mit dem aktuellen Regime verbunden. Oder ist da die Bewertung nicht ganz richtig? Also die Menschen sind im Iran ziemlich pragmatisch. Die wissen, was Mousavi in den Kriegsjahren 8 Jahre lang gemanagt hat, wie er regiert hat. Damals lebte Ayatollah Khomeini selbst und er war die Person, die letzten Endes die wichtigsten Entscheidungen getroffen hat. Mousavi wollte eigentlich auch nicht unbedingt antreten, weil aber Ayatollah Khatami nicht wollte, hat er sich bereit erklärt. Jetzt verstehen die Leute im Iran seine Rolle als jemanden, der pragmatischer ist, der bestimmte Freiheiten, die einfach im Rahmen der Islamischen Republik möglich sind, auch gewährleisten kann. Er wird nicht als Erlöser verstanden, er wird nicht als Befreier wahrgenommen. Er ist jemand, der nur sich an das Minimale halten würde, in der Annahme der Menschen, was man im Laufe der Regierungszeit von Ahmadinejad immer vermisst hat. Gibt es eigentlich eine Chance, von außen einzugreifen? Die Europäische Union hat heute dies und das gesagt. Ist das hilfreich oder kontraproduktiv am Ende? Also einzugreifen ist natürlich nicht so einfach. Aber wichtig ist, dass die Menschen im Iran mitbekommen, dass die westlichen Staaten, insbesondere die Europäer, sich solidarisch zeigen. Dass sie signalisieren, dass die Iraner nicht alleine sind. Insbesondere nach der offenen Drohung von Ayatollah Khamenei von heute besteht die Gefahr, dass diese Proteste sehr blutig unterdrückt werden, niedergeschlagen werden. Und es ist wichtig, dass die Europäer ihre Besorgnis schon heute bekannt geben, dass sie darauf bestehen, dass die Iraner diesen Fehler, den man in vielen Diktaturen gemacht hat, jetzt nicht machen dürfen. Und notfalls auch damit drohen, dass im Falle eines Blutbads oder blutiger Unterschlagung dieser Protestbewegung ernsthafte wirtschaftliche Sanktionen auch drohen kann. Das ist einfach in Europa zu fordern, weil auch Sanktionen auch das Alltagsleben der Menschen im Iran beeinträchtigen. Aber ich glaube, wenn die Europäer dieses zusammenbringen, die Solidarität mit den Menschen im Iran und mit dem Hinweis darauf, dass aufgrund dieser Solidarität diese Wirtschaftssanktionen folgen sollten, das würden die Menschen auch im Iran verstehen. Und das wäre auch ein legitimes Mittel gegen ein Regime, das gegen die Mehrheit der Bevölkerung so brutal vorgehen will. Aber wie kriegen die Menschen das mit? Reicht das Internet als Medium zum Verbreiten dieser zum Beispiel Stellungnahmen der Europäischen Union? Also das Internet erreicht vor allem natürlich die urbane Mittelschicht, aber die Menschen im Iran haben Möglichkeiten, das weiterzugeben und nicht nur auf das Internet setzen. Es gibt so viele Radiosender in jedem Land. BBC macht eine vorbildliche Arbeit, die Deutsche Welle, Radio Fada in Tschechien. Die werden im Iran mit großem Interesse jetzt verfolgt, weil das auch die einzigen Informationsquellen sind, die die Iraner in diesen Tagen zur Verfügung haben.